Let's turn to Matthew chapter 6. Schlagen wir hin, Matthäus Kapitel 6. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That we can walk according to your word. Dass wir gemäß deines Wortes wandeln können. Thank you for giving us such a gift. Danke, dass du uns so ein Geschenk geschenkt hast. Thank you for the body of Christ. Danke für den Leib Christi. Around the world. In der ganzen Welt. We pray for those tonight who are in prison. Wir beten heute Abend für die, die im Gefängnis sind. Those who are in hospitals. Oder in Spitälern. Who will die this month. Die vielleicht diesen Monat sterben werden. Pray for children without homes. Wir beten für Waisen, Kinder ohne ein Zuhause. Orphans. We pray for families around the world who have no place to live. Für Familien, die keinen Platz zum Leben haben, kein Haus. And we pray for those who are not saved. Und wir beten auch für die, die ungerettet sind. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's go back to Matthew chapter 6. Gehen wir zurück zu Matthäus Kapitel 6. And we'll continue with the Sermon on the Mount. Und wir machen weiter mit der Bergpredigt. Starting with verse 21. Wir beginnen mit Vers 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. The lamp of the body is the eye. Die Lampe des Leibes ist das Auge. If therefore your eye is clear, your whole body will be full of light. Wenn nun dein Auge klar ist, wird auch dein ganzer Leib Licht sein. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. If therefore the light that is in you is darkness, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, how great is the darkness? Wie groß die Finsternis. No one can serve two masters. Niemand kann zwei Herren dienen. For either he will hate the one and love the other. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Or he will hold to the one and despise the other. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. You cannot serve God and mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon is money. You can't serve God and money at the same time. Man kann nicht zur selben Zeit Gott und dem Geld Mammon dienen. Now, starting from the top, verse 21. Beginnen wir noch einmal mit Vers 21. Where your treasure is, that's where your heart is. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Now he illustrates the point. Nun veranschaulicht er diesen Punkt. And likens the heart to an eye. Und er vergleicht das Herz mit einem Auge. But if your eye, which is your heart, is bad, wenn aber dein Auge, also dein Herz, your whole body is full of darkness. Wenn das finster ist, dann ist dein ganzer Leib finster. Your whole soul is full of darkness. Deine ganze Seele ist voller Finsternis. If therefore the light that you think is in you, wenn nun das Licht, von dem du glaubst, dass es in dir sei, is darkness, doch Finsternis ist, how great is that darkness? Wie groß ist dann die Finsternis? No one can serve two masters. Niemand kann zwei Herren dienen. So what is a bad heart here? Was ist also ein schlechtes Herz? According to the text. Gemäß dieses Textes. It's a divided heart. Es ist ein Herz, was in sich gespalten ist. And if we go back to verse 22 and look at the word clear. Und wenn wir zu Vers 22 gehen und zu dem Wort oder Ausdruck klar gehen. If your eye is clear. Wenn nur dein Auge klar ist. The Greek word haplos. Das griechische Wort haplos, which means single, bedeutet einzig auf einen Punkt ausgerichtet. Yeah, it's a single eye. Es ist fokussiert it's auf einen focused Punkt. On one thing. Fokussiert auf ein Ding. And it can be the picture that if your eye is something's wrong with your eye, you're seeing double. Also zum Beispiel, wenn das mit dem Auge etwas verkehrt ist, mit der Optik, dass du dann irgendwie so wie doppelt schaust. And if your heart is bad, you're seeing two things. Und wenn dein Herz böse ist oder schlecht ist, dann siehst du zwei Dinge gleichzeitig. 2. Corinthians 4:18. 2. Korinther 5:18. The things that are unseen are eternal. Die unsichtbaren Dinge, die sind ewig. The things that are seen are temporal. Die sichtbaren Dinge vergänglich. But you focused on both of them. Aber du konzentrierst dich auf beides. You have one eye on ein the Auge eternal, gerichtet auf das Ewige. And you have one eye on the temporal. Und ein Auge auf das Zeitliche. And this is called the divided heart in Hosea 10:2. Und in Hosea 10, Vers 2 wird das genannt ein geteiltes Herz. This is the problem that Solomon had. Das ist genau das Problem, was der Salomo hatte. It says in 1 Kings 11, verse 4, 1. Könige 11, Vers 4, that Solomon did not wholly follow the Lord like his father David did. Salomo folgt dem Herrn nicht gänzlich, wie der Vater es tat, David. And as a result, Solomon is not listed in Hebrews chapter 11. Und als Ergebnis davon wird Salomo nicht in Hebräer Kapitel 11 den Glaubenshelden erwähnt. With all the great things that Solomon did, mit all diesen großartigen Dingen, die Salomon tat, he's not there. Und doch befindet er sich nicht because in den Glaubenshelden. He had a divided heart. Weil er ein geteiltes Herz hatte. Even though the Lord had spoke to him twice personally, der Herr hatte ja zweimal sogar zu ihm gesprochen, ganz persönlich. And he had seen all of God's faithfulness to his father David. Und er hat all die Treue Gottes gesehen gegenüber seinem Vater David. And even though Solomon wrote the book of Proverbs, und Salomo hat ja auch das Buch der Sprüche geschrieben. Much of it. Sehr viel davon. And even though he had read his father's Psalms, und obwohl er die Psalmen seines Vaters gelesen hatte, his heart, sein Herz was divided, war geteilt. His eye was not single. Sein Auge war nicht auf einen Punkt ausgerichtet. He was focused on the world and focused on heaven. Er war sowohl ausgerichtet auf die Welt als auch auf den Himmel. Meaning that he had a divided purpose. Es bedeutet, dass er auch einen geteilten Sinn hatte. Now we have to be conscious of the things happening in the world. Okay, wir müssen auch bewusst sein der Dinge, die der Welt passieren. Ja. But the point is, whose purpose do we serve? Aber der Punkt ist, wessen Zweck tun wir dienen? In Acts chapter 13 it said that God said of David, he is a man after my own heart. In Apostelgeschichte 13, da heißt es, David ist ein Mann ganz nach meinem Herzen. In verse 22. Vers 22. And later, he has done all of my will. Er hat meinen ganzen Willen vollbracht. David was single-eyed after the will of God. David war allein ausgerichtet auf den Willen Gottes. In verse 36, it says that David served the purpose of God in his generation. In Vers 36 dort heißt es, dass David dem Zweck Gottes in seiner Generation gedient hatte. Now we can't serve money and we can't serve God at the same time. Wir können nicht gleichzeitig dem Geld und Gott dienen. But there are rich people, aber es gibt reiche Leute, who have a single eye, die sich allein ausgerichtet haben auf Gottes and Zweck. There are poor people, aber es gibt auch arme Leute, who have a divided eye, die trotzdem da zwiespältig sind. And there are rich people with a divided eye and there are poor people with a single eye. Es gibt reiche Leute, die ein geteiltes Herz haben, ein geteiltes Auge, und es gibt arme Leute, die einen geteilten Blick the haben. The point is, it doesn't matter how much money you have. Der Punkt ist der, spielt eigentlich gar keine Rolle, wie viel Geld du hast. What matters is what you're doing with it. Und was erzählt, ist vielmehr, was du damit machst. Are you focused on what you have or what you don't have? Konzentrierst du dich nur auf das, was du hast oder was du vielleicht nicht hast? If a poor person is focused on what he doesn't have, wenn eine arme Person sich konzentriert nur auf das, was die Person nicht hat, he's got a divided heart. Dann hat die Person ein geteiltes Herz. If a rich person is focused on what he does have, wenn eine reiche Person sich nur konzentriert auf das, was er ja schon hat, they have a divided heart. Dann hat auch er ein geteiltes but Herz. If a very wealthy person like Barnabas, wenn aber eine sehr reiche Person, wie in der Bibel der or Barnabas, Abraham, oder Abraham, or Isaac, oder Isaac, or Jacob, oder Jakob, or any of these people, oder irgendwelche von diesen Figuren, die waren Solomon. Auch sehr reich. Solomon messed up. Salomo hat es durcheinander gebracht. But David, aber David, all these men were blessed of God. All diese Menschen waren sehr gesegnet von and Gott. Yet they had a single heart. Und trotzdem war ihr Herz ungeteilt. A single eye. Sie hatten ein ungeteiltes Auge. Now it says here, like Luke chapter 11 verse 17, Lukas Kapitel 11 Vers 17. A kingdom cannot stand if it's divided against itself. Ein Königreich kann nicht bestehen bleiben, wenn es in sich geteilt ist. And my soul cannot stand if it's divided against itself. Auch meine Seele kann nicht Bestand haben, wenn sie in sich gespalten ist. James 1:8, a double-minded man is unstable. Jakobus 1, ein doppelsinniger Mensch, er ist er ist nicht stabil. Unstable in everything he does. Er ist nicht stabil in allem, was er tut. So if I have two purposes running in my soul, wenn ich da zwei Absichten in meiner Seele da habe, die da laufen, I am unstable. Dann bin ich nicht stabil. Now go to the second half of verse 23. Gehen wir zur zweiten Hälfte von Vers 20. If therefore the light that is in you, Entschuldigung, 23. Wenn das Licht aber, das in dir ist, finster ist. And the New Living Translation says, if the light that you think is in you. 23, zweite Hälfte. Wenn du das Licht, das von dem du glaubst, dass es in dir sei, because it's not light. Es ist ja nicht Licht. It's darkness. Es ist ja Finsternis. But you think it's light. Du denkst nur, dass es Licht sei. How great is that darkness? Wenn nun das Licht, von dem du denkst, dass es in dir sei, Finsternis ist, wie groß die Finsternis? That word great is not there. Das Wort, also groß, ist nicht da. It just says, how much is that darkness? Wie viel hast du von dieser Finsternis? If you have light inside of you, wenn du Licht in dir trägst, but that light is actually darkness, aber dieses Licht ist tatsächlich Finsternis, then how much darkness do you really have in you? Wie viel Finsternis hast du dann in dir? If the light is darkness, what is the darkness? Wenn schon das Licht Finsternis ist, wie viel ist dann mehr die Finsternis Finsternis? Wow. Wahnsinn. If you see darkness in you and you see light in you, but the light is really darkness, how much darkness is really in you? Wenn du dich betrachtest und du siehst da, denkst du, hast da Licht und du denkst, du hast da Finsternis. Und wie sehr ist dann aber die Finsternis Finsternis, wenn das Licht schon Finsternis ist? How does this happen? Wie geschieht das? Turn to James chapter 1. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 1. If my heart is divided, Hosea 10:2. Wenn mein Herz geteilt ist, Hosea 10:2. That means I'm trying to live for this life and for the next life at the same time. Ich versuche hier etwas in diesem Leben und im zukünftigen Leben zu erreichen zur selben Zeit. I'm trying to serve my will, but also trying to serve God's will at the same time. Ich versuche meinem eigenen Willen und gleichzeitig auch Gottes Willen zur selben Zeit zu dienen. So sometimes I pray, God, Thy will be done. Manchmal bete ich, Gott, dein Wille geschehe. The next day I just do my will. Nächsten Tag mache ich einfach meinen Willen. Then the next day I say, God, I want to do Your will. Und dann am nächsten Tag wieder sage ich, Gott, ich möchte deinen Willen tun. But the next day I want to do my will. Tags drauf wieder, ich möchte meinen Willen machen. What happens if I do this? Wenn ich das immer wieder mache, was passiert da? Lord, is it Your will that I go to church? Herr, ist es dein Wille, dass ich in die Gemeinde gehe? Is it Your will that I study Your word? Ist es dein Wille, dass ich dein Wort studiere? Naja. Okay. Not this week. Na, nicht diese Woche. I got things to do. Ich habe doch hier Dinge, die ich tun muss. To do. Ich habe viel zu viel zu tun. Whose will are you doing? Wessen Willen tust du da? Lord, is it Your will that ja. I serve these kids? Ist das dein Wille, dass ich diesen Kindern diene? I don't want to pray about that. I got Na, things to do. Bete ich mir besser nicht drüber. Divided heart. Ein geteiltes Herz. And why is the light darkness? Warum ist das Licht, das ist es Finsternis? Because what I begin to do, denn was ich da beginne ist, when my heart is divided, wenn ich mein Herz sich teilt, is that the scripture verses that I do know, dass diese Schriftstellen, die ich sehr wohl kenne, that I would consider light in my soul, die ich ja als Licht in meiner Seele betrachte, I actually use them to justify my life. Ich verwende dann genau diese Schriftverse, um mein Leben zu rechtfertigen. So what's your purpose in life? Was ist der Sinn in deinem Leben? To be honest, naja, ehrlich zu sein. Make as much money as I can. Also um ehrlich zu sein, so viel Geld zu machen, wie es nur geht. But you're a believer. Aber du bist doch gläubig. Yeah, but Barnabas was rich. Naja, Barnabas war ja auch reich. And Abraham was rich. Abraham war doch auch reich. Jesus had a very expensive robe on. Also Jesus hatte ein sehr teures Kleid an. Heaven's going to be rich. Also der Himmel wird auch sehr reich sein. God gave us all things to enjoy, didn't he? Hat nicht Gott gesagt, er gibt uns alles zum Genuss? Wait a minute, something is wrong here. Na kleinen Moment, da, irgendwas ist hier verkehrt. You are using all of these verses, du verwendest all diese Verse, to justify, um da serving your own will. Um da zu rechtfertigen, dass du deinen eigenen Willen nur dienst. Well, you have something against being rich? Hast du etwas dagegen, reich zu sein? Absolutely not. Absolut nicht. I'd love to be rich. Ich liebe es, reich zu sein. If it was God's will, I would love to be rich. Wenn das Gottes Wille ist, dann liebe ich es, reich But zu I'm sein. Not going to focus on that. Aber ich werde mich darauf nicht konzentrieren. I'm going to focus on the Lord. Ich werde mich auf den Herrn konzentrieren. And if the riches come, I will say hallelujah. Und wenn die Reichtümer kommen, sage ich Halleluja. And if they don't, I will say hallelujah. Und wenn sie nicht kommen, sage ich auch Halleluja. Because I'm serving His purpose. Da ich ja seinem Sinn diene. I'm not here to serve my purpose. Ich bin nicht hier, um meinem eigenen Sinn zu dienen. And God has called certain people. Und Gott hat einige Leute dazu berufen, into business to make money. Dass sie Geschäfte machen und damit auch Geld erwerben. As a secondary thing. Als eine zweitrangige Sache. With their eyes focused on Him. Der erste Punkt ist doch, dass sie ihre Augen auf ihn ausgerichtet haben. Everything they do prospers. Und dadurch tut alles, was sie tun, an Vermögen vermehren. Psalm 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. Gesegnet ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. He does not stand in the way of sinners. Der nicht steht in dem Weg der Sünder. He does not sit in the seat of the mockers. Auch nicht sitzt in dem Sessel der Spötter. But his delight is in the law of the Lord. Aber er hat seine Freude an dem Gesetz des Herrn. In which he meditates both day and night. Und darin sinnt er nach, Tag und Nacht. And he will be like a tree planted by the rivers of water. Und er wird sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. His leaf will not wither. Seine Blätter werden nicht verwelken. He will bear fruit in its season. Er wird auch Frucht bringen zu seiner Zeit. And everything he does prospers. Und alles, was er tut, wird ihm zu Wohlstand gereichen. This is the purpose, person focused on the Lord. Das ist die Person, die sich auf den Herrn ausrichtet, konzentriert. So, because I'm rich or not rich has no bearing. Ob ich jetzt nun reich oder nicht reich bin, das hat keine Rolle. Poor or not poor has no bearing. Ob ich arm oder nicht arm bin, es spielt keine Rolle. So a double-minded heart begins to justify. Also ein zwiegespaltener Sinn, der beginnt dann diese Dinge zu rechtfertigen. And uses the verses that it's learned. Und die Person verwendet dann die Verse, die sie gelernt hat. To justify serving itself. Um dann zu rechtfertigen, nur sich selbst zu dienen. Now look at James chapter 1. Schauen wir Jakobus Kapitel 1. And let's start beginnen wir in verse 22. In Vers 22. But prove yourselves doers of the word. Seid aber Täter des Wortes. Now these people don't do the word, but they use the word to justify what they are doing. Diese Leute tun das Wort nicht, sondern sie verwenden das Wort nur dazu, um das zu rechtfertigen, was sie stattdessen tun. I mean, people have even gone so far as to say. Es gibt sogar Leute, die sind so weit gegangen, zu sagen, that 1 Samuel chapter 18, dass 1. Samuel Kapitel 18, David and Jonathan were gay. Dass David und Jonathan homosexuell gewesen seien. It says that Jonathan loved David as himself. Da heißt es ja, dass der Jonathan David liebte wie sich selbst. And they will do anything to take the scripture and to justify their lifestyle. Und sie werden alles tun, da, um einfach die Schrift zu verdrehen, um ihren Lebensstil damit zu rechtfertigen. And then you believe that you're in the light. Und so glauben sie, dass sie sich im Licht befinden. But how great is that darkness? Aber wie groß ist diese Finsternis? I was studying one day and the doorbell rang Eines or Tags, someone knocked at the door. Studierte ich und währenddessen klingelte es. And it was Jehovah's Witness. Es waren die Zeugen Jehovas. And she starts this whole thing about, you know, Jesus wasn't God. Und sie fängt an und leitet darunter, ja, Jesus ist nicht Gott. And I said, why did the wise men worship him? Und ich fragte nur, warum haben die Weisen ihn angebetet? She said, they didn't worship him. Nein, die haben ihn nicht angebetet. They were only thanking him. Sie haben ihn nur gedankt. I said, really? Ja, wirklich? That's what you believe. Das ist das, was du glaubst? She said, yeah. Sie sagt, ja, bin I überzeugt. I said, okay, I'm going to go get a Greek Bible. Ich gehe eben mal schauen, eine griechische Bibel and a Greek dictionary. Und ein griechisches Wörterbuch. And if I can show you that the word there is worship, und wenn ich dann da beweisen kann, dass dieses Wort tatsächlich Anbetung bedeutet, will you change your mind that Jesus is God? Wirst du dann deine Überzeugung ändern? Und zwar wirst du auch glauben, dass Jesus Gott ist? To believe that he's God. Wirst du dann glauben, dass Jesus Gott ist? She was not interested. Sie war nicht daran interessiert. Why? Warum? Because she was using scripture and twisting scripture. Denn sie verwendete die Schrift und sie verdrehte sie dabei. To justify what she believed. Um einfach zu rechtfertigen, was sie glauben wollte. This is 2 Peter chapter 3 verse 15. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 15. They twist the scripture. Sie verdrehen die Schrift. In verse 16 they twist it to their own destruction. Zu ihrem eigenen Verderben. So the Bible, the word of God is light. Die Bibel, das Wort Gottes ist sehr wohl Licht. And the light is in my soul. Und das Licht ist in meiner Seele. But I use the scripture to justify my own purpose. Aber ich verwende die Schrift, um meinen eigenen Zweck da zu rechtfertigen. And how great is that darkness? Und wie groß wird dann die Finsternis? Okay, James chapter 1. Again. Jakobus Kapitel 1. Vers 22. But prove yourselves doers of the word. Seid aber Täter des Wortes. Not merely hearers. Nicht allein Hörer. Who delude themselves. Die sich selbst betrügen. Wow, they deceive themselves. Die betrügen sich selbst. What is self-deception? Und was ist Selbstbetrug? Self-deception is when you know the word. Selbstbetrug ist, wenn du das Wort kennst. You see it black and white. Du siehst es da schwarz auf weiß. Thou shall not commit adultery. Da steht es, du sollst keinen Ehebruch betreiben. You see it black and white. Schwarz auf weiß steht es da. You can read it backwards and forwards. Du kannst es vorwärts und rückwärts you lesen. Can read it in five languages. In fünf Sprachen lesen, wenn du willst. You know it in the Greek. Du kennst es im Griechischen. And then you walk away. Und dann gehst du weg. And you say, it doesn't apply to me. Und sagst, naja, für mich spielt das keine Rolle. Not to my situation. Das wendet sich ja nicht auf meine Situation you an. Don't understand my husband. Du verstehst ja gar nicht meinen Mann. You don't understand my needs. Du verstehst ja gar nicht meine Nöte. Thou shall not commit adultery. Du sollst nicht die Ehe brechen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Stop throwing Bible verses at me. Ja, ja, ja, ja, ja. Aber nicht mit den Bibelversen. Schmeiß sie nicht in den Kopf. But I know what I believe. Ich weiß doch, was ich glaube. That's self-deception. Das ist Selbstbetrug. In the light of what is written, im Lichte dessen, was da klar geschrieben they can ist, look right at it, sie können es direkt anschauen and still do it. Und trotzdem das Gegenteil tun. Self-deception. Selbstbetrug. Boy, how? And then they believe that they're in the light. Und doch glauben sie, dass sie sich im Licht befinden. And they walk away and have this affair. Und dann gehen sie weg und sie haben diese Affäre. And they say, you don't know how happy I am. Du weißt gar nicht, wie froh ich damit bin. God has blessed us. Gott hat uns gesegnet. Schatzi, let's pray and thank Schatzi, the Lord. Lass uns beten und dem Herrn danken. Thank you for our relationship. Danke für unsere Beziehung. I am so blessed. Wir sind ja so gesegnet. I'm so happy. Oh, so glücklich. God is faithful. Gott ist treu. His faithfulness is higher than the heavens. Seine Treue ist höher als die Himmel. He's a good God. So ein guter All those Gott. Messages I heard that God is good. All die Botschaften, ich gehört habe, dass Gott gut ist. Now I believe it. Jetzt glaube ich. How great is that darkness? Wie groß ist diese Finsternis? And then they'll stand before the Lord one day. Und eines Tages stehen sie dann vor dem Herrn. And everything, 1 Corinthians 3, will be burned with fire. 1. Korinther 3, alles wird mit Feuer geprüft werden. Let's es wird try, aufgezehrt werden vor dem let's Feuer. Let's try to finish James 1. Okay. Schließen wir mit Jakobus 1 ab. Vers 23. If anyone is a hearer of the word and not a doer, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. For once he has looked at himself, denn er hat sich selbst betrachtet und ist and weggegangen. Gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. So we get up in the morning and we look in the mirror and we think, oh my goodness. Also wir stehen morgens auf, wir schauen in den Spiegel und denken, oh mein Gott. What is this on my, that's Cody, he licked me after he ate breakfast. Das ist der Cody, der hat mich abgeleckt nach dem Frühstück. He did that, I was studying today and he comes over and he goes, all over my pants. Ich habe studiert, er kam, hat mich abgeleckt und den ganzen Hose voll. What did you just eat dinner or what? Cody hat es gerade gegessen. It's just dripping out of his mouth. Alles tropft aus seinem Mund heraus. So you have all the stuff on your face. You got stuff alles between your teeth. Alles im Gesicht. Your hair is a mess. Und du schaust gerade im Spiegel deine Haare, die nicht stuff in your nose. Haben irgendwas ist in deiner Nase drin. And then you say, man, I gotta do something. I look horrible. Oh, ich schaue ja schrecklich aus. Ich muss was tun. And then the phone rings. Dann klingelt aber das Telefon. Hello? Hallo? Oh, I'm late. Oh, ich bin schon spät. Oh, I'll be right there. Bin sofort da. And you just run down the street. Und so runter die Straße. To your appointment. Hin zur Verabredung. Forgetting what you look like. Und du hast vergessen, wie du ausschaust. And that's exactly what happens with the word. Genau das passiert mit dem Wort. We look in the word. Wir schauen in das we Wort. We say, that's me. Und denken, oh Mann, das bin ich. I have a divided heart. Ein geteiltes Herz. Oh Lord, forgive me. Oh Herr, vergib mir. Boy, I'm really convicted. Ja, ich bin wirklich jetzt überführt. Oh, the phone's ringing. Telefon, Herr. Hello? Oh, how are you doing? Oh, wie yeah. geht es dir? Sure, no ja, problem. Kein and you forget Problem. Everything. Und vergisst alles. This is a person who hears. Das ist die Person, die hört. But the word has no effect in their life. Aber das Wort hat keine Wirkung in dem Leben. Okay, verse 25. Vers 25. But the one who looks intently at the perfect law. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat. We're looking with the heart. Nun, wir schauen mit dem Herzen. Right? Matthew 5:8. Matthäus 5:8. The pure in heart will see God. Die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. See, the heart can see. das Herz kann sehen. And God looks at the heart. Und Gott schaut auf dieses Herz. 1 Samuel 16:7. So we're looking intently into the perfect law. Und so schauen wir da ganz intensiv in das vollkommene Gesetz, the law of liberty, das vollkommene Gesetz der Freiheit, and abides by it, und wer dabei geblieben ist, not having become a forgetful hearer, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, but an effectual doer, sondern ein Täter des Wortes ist, des Werkes ist, this man will be blessed in what he does. Der wird in seinem Tun gesegnet, glückselig sein. All things will work together for those who love God. Alle Dinge werden zusammen zum Guten wirken für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die berufen sind gemäß seines eigenen Vorsatzes. Oh, Schatzi, it's all Schatzi, working to the good. Oh, es wird zum Guten wirken. It's all working to the ja. Good. We don't have to believe everything that's in the Bible. Wir müssen nicht alles glauben, was in der Bibel steht. But God is love. Aber Gott ist doch Liebe. And we love. Und wir lieben. And if we love, we're of God. Und wenn wir lieben, sind wir von Gott. So as soon as you divorce your wife and I divorce my husband, sobald du deine Frau also scheidest, und we'll have true fellowship. Zwei Scheidungen und wir haben eine gute Gemeinschaft. How great is the darkness? Wie groß ist die Finsternis? All things do not work to the good. Nicht alle Dinge wirken zum Guten. For everybody. Für jeden. This is a lie. Das ist eine Lüge. And people use that verse. Und Leute verwenden diesen Vers. It says that we know that all things work together for those who love God. Da steht ja drin, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten wirken für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Und die berufen sind nach seinem Vorsatz. It doesn't work together for people who are divided in the heart. Das funktioniert dann nicht alles zusammen zum Guten für die, die ein geteiltes Herz haben. Those people are always unstable in Diese all Leute their ways. Sind nie stabil in all ihren Wegen. And let's close with verse 26. Und schließen wir ab mit Vers 26. If anyone thinks himself to be religious, wenn jemand meint, er diene Gott, and yet does not bridle his tongue, und zügelt nicht seine Zunge, but deceives his own heart, sondern betrügt sein Herz. This man's religion is worthless. Dessen Gottesdienst oder Religion ist vergeblich. Doesn't matter who you are. Egal wer du bist. If you cannot control your tongue. Wenn du deine Zunge nicht im Zaum halten kannst. Doesn't matter how long you've been a Christian. Egal wie lange du Christ bist. What credentials you have. Egal was da du vielleicht für irgendwelche Würden trägst. How many doctorate degrees you have. Und wie viel Doktorgrade du da vorweisen kannst. How many years you spent in Africa. Wie viele Jahre du in Afrika verbracht hast. If you cannot hold your tongue, wenn du da deine Zunge nicht zügeln kannst, your spirituality is worthless. Deine Geistlichkeit ist wertlos. But you know what? People know these verses. Aber die Leute kennen ja diese Verse. And they talk anyway. Aber sie reden trotzdem. You know what that is? Wisst ihr, was das ist? It is self-deception. Selbstbetrug. They know the verses. Sie kennen die Verse, but they will talk anyway. Und trotzdem werden sie reden. Self-deception. Selbstbetrug. And then they believe that they are in the light and will believe that God is with them. Und doch glauben sie, dass sie im Licht seien, dass Gott bei ihnen sei. How great is that darkness? Wie groß ist diese Finsternis? If anyone thinks himself to be religious, wenn jemand denkt, dass er religiös sei, Gott dient, and yet does not bridle his tongue, und zügelt nicht seine Zunge, but deceives his own heart, sondern betrügt sein Herz, this man's religion is worthless. Dessen Gottesdienst ist vergeblich. So we look at that verse, und wir schauen uns diesen Vers an, and we talk about people, und wir sprechen einfach über Leute. And then we go and pray. Und dann machen wir uns an und beten. And we go and worship. Und wir beten an. And then we go to communion. We take the Lord's Supper. Gehen so zum Abendmahl. And we fellowship with people. Und so haben wir mit Leuten Gemeinschaft. And the Lord looks down. Und der Herr schaut hinab. And says that person's spirituality is worthless. Und sagt, die Geistlichkeit dieser Person ist wertlos. Because they cannot bridle their own tongue. Weil sie ihre eigene Zunge nicht zügeln they können. Will speak negative, die sprechen negativ. Then they will praise the Lord, hier und dann dort preisen sie den Herrn. Speak negative, and then they will praise the Lord. Dort sprechen sie negativ und hier wollen sie den Herrn preisen. About that person, und dann sprechen sie über die Person and then they'll praise the Lord. Und preisen den Herrn. And the Lord said, der Herr a good sagt, tree does not bear bad fruit. Ein guter Baum trägt doch keine schlechte Frucht. You can't bear, it should not be so among you, he said. So sollte es nicht unter euch sein. A divided heart. Ein geteiltes Herz. So how do we get a single heart? Wie bekommen wir jetzt ein Herz, was fokussiert ist auf einen Punkt? Humble ourselves before God. Demütigt euch vor dem Herrn. Expose ourselves to the word with an honest heart. Setzt euch dem Wort aus mit einem ehrlichen Herzen. And say, Lord, my heart is divided. Und sagt, Herr, mein Herz ist geteilt. I was born with a single eye toward the world. Ich bin geboren worden mit einem Auge, was nur auf die Welt gerichtet ist. I was even divided. I'm just single toward the world. Ich wünschte, ich wäre wenigstens geteilt, weil ich bin ja nur auf die Welt gerichtet. I'd like to graduate to a divided heart. Ich würde gerne diese Stufe erreichen, dass ich ein geteiltes Herz wenigstens habe. About repentance. Umkehr. The goodness of God leads us to repentance. Die Güte Gottes leitet uns zur Reue. God, forgive me. Gott, vergib mir. My heart's been divided. Mein Herz ist geteilt. I've been self-deceived. Ich habe mich selbst betrogen. And I'm sorry. Und es tut mir leid. And then I go to people and I say, you know what? Und dann gehe ich zu den Leuten und sag, that wasn't right. I'm sorry about that. Hey, das war nicht richtig. Tut mir leid. I want to walk with the Lord. I want to be pure. Ich möchte mit dem Herrn wandeln. Ich möchte rein sein. I want to have a passion for prayer. Und ich habe eine Leidenschaft für das Gebet. Passion for purity. Eine Leidenschaft für die Reinheit. And a passion for the purpose of God. Und eine Leidenschaft für den Zweck Gottes. Lord, I want to be in your word before I go to sleep. Herr, ich möchte in deinem Wort sein, bevor ich schlafen gehe. I want to have a notebook. Ich möchte ein Notizbuch haben. I want a pen. I want to write in my Bible. Ich möchte einen Stift haben und auch in meine Bibel hineinschreiben. I want to be Psalm 1. Ich möchte jemand sein. A person, Psalm 1. Oh. A person who meditates. Ich möchte eine Psalm 1 Person sein. In the Bible, eine Person, die in der Bibel meditiert. I want to prosper. Ich möchte da diesen Gewinn haben. So that everything I do, auf dass alles, was ich tue, is successful. Auch seinen Erfolg hat. In your purpose. In seinem Zweck. Amen. Amen. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke schön. For your word. Für dein Wort. It is our life. Es ist unser Leben. It's a light unto our feet, a lamp unto our feet. Ein Lamp an unserem Fuß. A light unto our path. Ein Licht auf unserem Pfad. Psalm 119, verse 105. Psalm 119, 105. And we love you tonight. Und Herr, wir lieben dich heute Abend. Father, help us to keep our hearts single. Herr, hilf uns, dass unsere Herzen wirklich fokussiert sind. So that what happened to Solomon would never happen to us. Auf dass das, was mit Salomo passierte, uns nie passieren möge. We pray in Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.